Und wir beginnen die Sendung mit einem Werk von Rainer Rubbert. Concertino für Altsaxophon in S, Klavier, Streicher und Schlagzeug. Der Saxophonist Ulrich Krieger spielt gemeinsam mit dem Universal Ensemble Berlin unter der Leitung von Gerald Hamel. Thank you. Der Auftakt in die heutige Sendung mit Musik von Rainer Rubbert. Das war sein Concertino für Altsaxophon in S, Klavier, Streicher und Schlagzeug. Der Saxophonist Ulrich Krieger hat gemeinsam mit dem Universal Ensemble Berlin gespielt und die Leitung hatte Gerald Hamel. Wir machen weiter mit einem Werk von Jürgen Schmidt. Das trägt den Namen Viel Sturm und Linde Zeit. Ein Werk für Violine, Cembalo und Perkussion. Gespielt wird es vom Toskana Ensemble für Neue Musik. Thank you. Thank you. Thank you. Jürgen Schmidt ist der Komponist hinter diesem Werk. Viel Sturm und Linde Zeit für Violine, Cembalo und Perkussion. Das war das Toskana-Ensemble für neue Musik mit seinen Mitgliedern Jürgen Schwab, Violine, Christoph Wünsch, Cembalo und Bernd Krimling, Perkussion. Damit kommen wir zu Rainer Petzold und seiner Elegia Metallica, Sonate in einem Satz für Flöte und Klavier. Thank you. Thank you. Thank you. Elegia Metallica, eine Sonate von Rainer Petzold. Das war eine Aufnahme der Flötistin Antje Gerloff gemeinsam mit der Pianistin Anne-Kathrein Jordan. Quintettbesetzungen sind keine Grenzen gesetzt. Und trotzdem ist die folgende Quintettbesetzung recht ungewöhnlich. Hierbei handelt es sich um 5 E-Gitarren. Das Ensemble heißt Ensemble Go Guitars und es spielt ein Werk von Bernhard Weitner, basierend auf einem Text von Rainer Maria Rilke als auch Adalbert Stifter. Miniatur für E-Gitarrenquintett und Zuspielung. Ich lerne sehen. Ja, ich fange an.

Die Geigerinnen Ekaterina Zanetinova und Viktoria Hamade. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2023 und aufgenommen wurde ein Werk von Carola Obermüller, Footprints, Linger, Zustand 2023. Sie hören das Concerto Bavarese in Bayern 2, jetzt mit Musik von Toni Völker. Integral heißt das Werk, Konzert für Schlagzeug und Kammerorchester. Hier sind der Schlagzeuger Jürgen Heinrich und Mitglieder der Staatskapelle Karlsruhe unter der Leitung von Fritjof Haas. Thank you.

Thank you. Toni Völker ist der Komponist hinter diesem Werk. Integral, Konzert für Schlagzeug und Kammerorchester. Das war der Schlagzeuger Jürgen Heinrich gemeinsam mit Mitgliedern der Staatskapelle Karlsruhe unter Leitung von Frithjof Haas.